Bereit, Kelvin? Ja. Solaris von Stanisław Lem. Erster Teil. Der Planet. Der wissenschaftliche Rat erwartet unsere Zuschaltung per Monitor. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modern. Ich bin Dr. Goeth, Neurobiologin des Forschungsinstituts für molekulare Biotechnologie. Die Befragung führe ich zusammen mit Professor Messenger, Leiter des Instituts der Astrobiologie, und 7 weiteren Kollegen des Rats durch, die live unsere Videokonferenz verfolgen. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modar. Im Anschluss werden wir uns beraten, wie das Research and Development of Solaristik fortgeführt wird. Können wir beginnen, Dr. Kelvin? Bitte. Sie waren 2 Monate auf Solaris. 56 Tage und 22 Stunden. Nach der Landung der Prometheus auf der Station lief ich in meinem aufgeblähten Raumanzug unter dem silbrigen hohen Trichter entlang und wartete auf das Auftauchen der Crew. Leer wie ein geplatzter Kokon stand die zigarrenförmige Kapsel auf einem Becken, das in eine stählerne Erhöhung eingelassen war. Ein blinkender Neonpfeil wies mich in die Röhre des Korridors. In seinen Nischen türmten sich Stöße von Flaschen für komprimierte Gase, von Tanks, Ringfallschirmen, Kisten. Alles in Unordnung hingeschmissen, wie es kam. Ein unangenehmer Geruch erfüllte die Luft. Zwischen den Blechbehältern lagen zerrissene Papiere und Müll. Eine Tür im Schachbrettmuster weiß und grün gestrichen stand halb offen. In der Funkstation schaute ich in ein übergroßes Panoramafenster, wo nebelverhangener Himmel flimmerte. 5 oder 6 Lehnsessel standen im Raum verteilt. Nur einer von ihnen war aufgeblasen, worin Snout saß. Er trug ein Netzhemd und eine von Chemikalien verätzte Leinenhose. Die Haut schälte sich ihm von der Nase. Hallo, Snout? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Was willst du? Snout, ich bin... Bist du krank? Ah, Sorgen, aber warum um mich? Ich kenne dich nicht. Wo ist Giberian? Giberian? Was willst du von ihm? Wo ist er? Das weißt du nicht? Ja, woher kann ich wissen, wo er ist, wenn ich den Moment erst eingeflogen bin? Was? Eingeflogen? Von wo bist du denn eingeflogen? Von der Erde. Ach ja. Vielleicht hast du schon von ihr gehört? 18 Monate bin ich geflogen, um hier zu landen. Lieber Himmel. So bist du also... Kelvin? Kelvin! Entschuldige, das ist nichts, weißt du. Einfach die Überraschung. Ich war nicht gefasst darauf. Ihr habt doch die Nachricht vom Start der Prometheus bekommen, oder? Ja. Gewiss, bloß, siehst du, hier herrscht ein gewisser Wirrwarr. Ja, allerdings, das ist nicht zu übersehen. Wo ist die Crew? Du musst aus deinem Anzug raus. Vielleicht willst du ein Bad nehmen. Die blaue Tür da... Nein, wo ist die Mannschaft? Wo ist Giberian? Hör zu, momentan bin nur ich. Du wirst dich mit meiner Gesellschaft zufrieden geben müssen. Vorläufig. Kennst du Sartorius? Sartorius? Hm? Wie dich vom Foto. Er ist oben im Laboratorium und ich nehme an, dass er vor der Nacht von dort herauskommt. Wenn du sonst jemand sehen solltest, verstehst du, Nicht mich und nicht Sartorius. Verstehst du? Dann... Was dann? Denk daran, nimm dich in Acht und tu so, als wäre nichts passiert. Gar nichts. Du bist einfach nur... Du bist nur einfach hier. Du bist einfach... Nur hier bist du einfach... Was ist Ihnen an Snout aufgefallen? Die Unordnung. Die weißen Haare. Und sein verbranntes Gesicht. Die Temperatur in der Funkstation. Wie war die Luftdichte? Das einfallende Licht in diesem Raum. Durch das Fenster waren die großen Kämme der Wellen zu sehen. Die sich langsam hoben und senkten. Man hatte immer das körperliche Gefühl, die Station verschiebe sich. Dann kehrte sie ins Gleichgewicht zurück und ging mit ebenso träger Neigung nach der anderen Seite. Nach ihrer Landung hatten Sie Kopfschmerzen? Unwohlsein, mussten sich erbrechen? Duschen. Ich wollte nur duschen. Und raus aus meinem Raumanzug. Ich tappte durch den halbrunden Korridor der Station. Auf einer der Türen klebte ein rechteckiges Stück Pflaster, wo schlampig mit Bleistift draufgekritzelt Mensch stand. In der Kabine flimmerte im Fenster die Sonne, als flöße wellenförmig rotes Öl die Scheibe entlang. Überall im Zimmer herrschte das gleiche, wie in aller Eile geordnete Chaos. Durch den scharfen Geruch von Chlor suchten meine Augen die in den Winkeln an der Decke vergitterten Ventilationsöffnungen. Die Papierstreifen, die an ihren Rahmen geklebt waren, flatterten schnell oder langsam, zum Zeichen, dass die Kompressoren funktionierten. Nachts klang das immer wie das Rauschen von Blättern. Das Trikot unter meinem Raumanzug war komplett durchgeschwitzt. Meine Sachen hatte ich auf den Boden geschmissen. Und stand nackt unter der Dusche. Snouts Warnung tönte mir noch in den Ohren. Ich hatte Hunger. Im Schrank lag ein Trainingsanzug. Ich zog ihn an und setzte mich auf ein Metallstühlchen. Im Fenster spiegelt sich das düster rote, von schmutzigen Nebeln verqualmte Abendlicht. Von außen schieben sich hermetische Klappen vor die Fenster. Der Innenraum ist komplett dunkel. Die Temperatur steigt. Schritte im Korridor. Ich nehme eine Gaspistole aus dem Schrank heraus. Aus der Tiefe des Flures kommt eine dickleibige Afrikanerin. Sie trägt ein aus Stroh geflochtenes Röckchen. Und ihre großen Brüste schaukeln. Sie geht gemächlich an mir vorbei, ohne auch nur in meine Richtung zu schauen, ihre elefantenhaften Hinterbacken wiegend. In der Kabine von Giberian lagen Zettel, Papiere und handbeschriebene Bögen auf dem Boden verstreut. Drei Viertel der Scheibe des Panoramafensters verdeckte eine von der Erde mitgebrachte Gardine mit blauem und rosarotem Blümchenmuster. Beim Fenster lag umgestürzt der Schreibtisch samt zertrümmerter Arbeitslampe. Der Hocker davor. Zwei seiner Beine wühlten sich in die halb heraushängenden Schubladen. Ein eingeschalteter Computer stand auf dem Sockel. Beim Aufheben der losen Blätter wirft meine Hand einen doppelten Schatten. Am Horizont erscheint die zweite, blaue Sonne des Planeten. Als hätte die rosa Gardine Feuer gefangen, zeichnet sich eine scharfe Linie blauer Glut. Mein Schuh stößt gegen ein DIN A4-formatiges Tagebuch. Tagebuchaufzeichnung vom 17.05., 13.30 Uhr. Das ist Giberians Schrift. Wir haben den Ozean an einem Punkt von 1400 Meilen 4 Tage lang bestrahlt. Ich werde das Plasma der Einwirkung sehr harter Röntgenstrahlen aussetzen. Ich will das Plasma vernichten. Das Zimmer verwandelt sich. Alles, was rot ist, wird blau. Wie eine Natriumflamme lodert der Fenstervorhang. Was hat Snout gesagt? Tu so, als passiere gar nichts. Der Computer aktiviert sich. Nachricht Giberian. Bitte auf Empfang schalten. Nachricht Giberian. Bitte auf Empfang schalten. Nachricht Ich entschuldige mich, wenn ich hier melodramatisch wirke. Ich brauche Hilfe. Solaris wird immer gewaltiger und ist unkontrollierbar. Niemanden kann ich mehr vertrauen. Ich kann nicht beschreiben, was wir hier oben erleben. Wir sind uns nicht mehr einig, was passiert. Oder was wir machen sollen. Die intelligenteste Lösung wäre abzureisen. Aber das will niemand von uns. Ich wäre lieber konkreter. Aber ich bin nicht allein. Professor Messenger, haben Sie von diesen Experimenten gewusst? Was beabsichtigte Giberian? Seit Jahren streiten wir, ob Solaris ein Wesen sei, ob wir es als denkend bezeichnen können. Alle Unternehmungen, die das Ziel hatten, einen Kontakt mit Solaris anzuknüpfen, sind bislang fehlgeschlagen. Diese Versuche mit radioaktiver Einstrahlung verstoßen eindeutig gegen die UNO-Konvention zum Schutz außerirdischen Lebens. Giberian wollte den Kontakt um jeden Preis. Er war wie versessen. Wie könnt ihr euch mit Solaris verständigen, wenn ihr es nicht einmal mehr untereinander fertig bringt? Dieses Kontaktknüpfen war in unserer Studentenzeit immer eine Quelle unaufhörlicher Spötteleien und Witze. Unsere Otten-Skjold-Expedition, die als erste den aktiven Charakter der Ozeanbewegung wahrnahm, identifizierte das Plasma als ein organisches Gebilde und fand heraus, dass der Durchmesser der Solaris 20-mal größer als der der Erde ist. Der denkende Ozean, der die ganze Solaris umspült, ist ein gigantisches Gehirn, das Jahrmillionen der Entwicklung unserer Zivilisation voraus hat. Er verändert sich ständig. Wir wissen nicht, was er vorhat. Der lebende Ozean betätigt sich, ja, und ob. Nur eben anderen, nicht den menschlichen Vorstellungen gemäß. Können wir fortfahren? Dr. Kelvin? Ja? In der Funkstation saß Snout zwischen 3 Stapeln von Aluminiumschachteln und aß Fleischkonzentrat aus der Dose. Aus einer Thermosflasche schenkte er mir heiße Fleischbrühe ein. Fehlt dir was? Was soll mir fehlen? Du bist ganz verschwitzt. Heiß ist es. Ja, ja. Ich hätte gedacht, dass die Klimaanlage besser funktioniert. Du warst bei Giberian. Du warst in seiner Kabine. Wer war dort? Niemand. Wer hätte denn dort sein können? Das kann ja sein, dass du... Manchmal sieht man etwas, was es gar nicht gibt. Wo ist Giberian? Giberian ist tot. Wir haben ihn heute früh in den Kühlraum getragen. Wo hast du ihn gefunden? Im Schrank. Das Herz schlug noch, aber geatmet hat er nicht mehr. Ja, die Todesursache, Einspritzung einer tödlichen Dosis Pernostal. Selbstmord. Psychische Störung, Depression oder wie man das nennen mag, du weißt da ja besser Bescheid als ich. Er injizierte sich Pernostal und verkroch sich im Schrank, ja? Ja? Wenn das so gewesen ist, dann war das keine Depression, keine Störung, sondern das war eine akute Psychose. Paranoia! Wenn Geberi nur einen Augenblick lang geglaubt hätte, dass er... Dann hätte er das nicht getan. Dann wäre er noch am Leben. Aber der große Meister Sartorius weiß so viel mehr. Ja, ja, ja. Kelvin. Nimm eine Gaspistole mit, Kelvin, wenn du bei ihm klopfst. Ja. Eine in Metallrahmen gefasste Mattglasplatte war die Eingangstür zum Laboratorium. Sartorius! Dr. Sartorius! Ich bin's, der Neue. Kelvin! Bitte machen Sie auf! Dr. Sartorius! Dr. Sartorius! Ich komme zu Ihnen hinaus. Sie wünschen? Ich heiße Kelvin. Ja, und? Sie müssen von mir gehört haben. Ich bin... Das heißt, war ein Mitarbeiter Giberians. Chris Kelvin. Ich kenne Ihre Doktorarbeit. Sie bezogen sich auf Bergmann und Reynolds, denen es gelang, aus dem Mosaik der Rindenprozesse diejenigen Komponenten zu isolieren, abzufiltern, welche die stärksten Emotionen begleiten. Verzweiflung, Schmerz, Lust. Sie haben diese Aufzeichnung den Entladungen der solarischen Ozeanströmungen gegenübergestellt und meinten, Schwingungen und Kurvenprofilierungen entdeckt zu haben, die eine bemerkenswerte Analogie zu gewissen Partien von Symmetriadenkappen, den Fundamenten unreifer Mimoide, aufweisen. Ich habe nie verstanden, wie Giberian auf Sie verfallen konnte. Hat Giberian Selbstmord begangen? Sie sind Psychologe? Ja. Wissenschaftler? Ja, schon. Wenn Sie hier den Polizisten spielen wollen, sind Sie am falschen Ort. Gehen Sie, Kelvin. Um Gottes Barmherzigkeit willen, gehen Sie. Gehen Sie! Ich tue alles, was Sie nur wollen, aber bitte gehen Sie! Sartorius arbeitete in dieser Zeit bereits an dem Experiment mit den Neutrinos, in der Annahme, dass alle Neutrinosysteme instabil sind und durch das Kraftfeld Solaris stabilisiert werden. Wussten Sie davon? Sartorius wusste nicht, ob ich es war, der vor ihm stand, oder eine Kopie. In welcher körperlichen Verfassung war er? Um seinen Hals war ein schwarzes Tuch gewickelt. Über der Schulter hing zusammengefaltet ein von Reagenzien verätzter Laborschutzmantel. Sein Gesicht verdeckten schwarze Gläser. War er krank? Er hatte bläuliche Lippen und Strahlenschutzhandschuhe aus rotem Gummi baumelten ihm an Schlingen von den Handgelenken. Und seine Stirn war wie bei Snout verbrannt. Als er die Tür öffnete, dachte ich, dass er unter seinem cremefarbenen Trikot nur noch aus Knochen besteht. Sartorius hatte den Auftrag, das ökonomische Potenzial von Solaris einzuschätzen. Ob es ein kommerziell verwertbares Objekt oder eine mögliche Energiequelle sein könnte. Seine Forschungsergebnisse waren gleich null. Er litt unter Schlafstörungen und Zwangsvorstellungen. Sartorius dachte, wenn er Solaris nicht zerstört, wird sie ihn zerstören. Im Kühlraum waren die Wände nackt und die Leitungen der Apparaturen unter der Decke weiß vom Reif. Von dem Gewirr verschneiter Windungen hingen Eiszapfen. Auch hier standen Kisten und Behälter, die eine Schicht Schnee bedeckte. Auf einer Lagerstatt aus Aluminiumgittern lag ein mit Tuch bedeckter, langgestreckter Körper. Ich hob vorsichtig die Plane und sah in das verharschte Gesicht Iberians. Die ausgetrockneten Augen schauten senkrecht zur Decke. Der Ausdruck maßloser, verächtlicher Geduld gefror in den Lippen. Ich berührte den Toten an der Wange. Es war, wie wenn ich vereistes Holz berührt hätte. Jenseits des Leichnams lag noch ein in Folie verpackter Körper. Wie in einen tiefen Schlaf versunken, mit dem Gesicht nach unten, liegt der gewaltige Fleischberg der dickleibigen Afrikanerin. Ihr Körper ist ruhig und nicht übermäßig kühl. Ich berühre sie am Zeh. Sie zieht den Fuß ein, wie ein schlafender Hund, den jemand an die Pfote fasst. Sie glaubten an eine Wahrnehmungsstörung. Meine einzige Rettung war Diagnose auf Wahnsinn. Solaris wirkt auf mein Gehirn. Ich erlebe Halluzination auf Halluzination. Sie kennen sich doch aus mit Psychopharmaka. Ich versuchte mich daran zu erinnern. Hatte ich ein Medikament eingenommen, das Sinnestäuschungen hervorruft? Wenn ich solche Phänomene erlebe, so wäre bewiesen, dass das eingenommene Mittel tatsächlich existiert und Teil einer stofflichen äußeren Wirklichkeit ist. Aber auch das war nicht das gewünschte Schlüsselexperiment. Ich wusste ja, wie das Mittel wirken soll. Sowohl ein Einnehmen dieses Medikaments als auch dadurch verursachte Effekte können Schöpfungen meiner Einbildungskraft sein. Der Gedanke, ich sei verrückt geworden, beruhigte mich. Alles, was ich erlebt hatte, war das Produkt meines gereizten Gehirns. Wenn ich krank war, konnte ich wieder gesund werden. Und konnten Sie sich selbst noch wahrnehmen? Ich berührte wiederholt mit der flachen Hand den Stahlmast eines Flugzeugbleches, klopfte auf den gewalzten Rand. Ich war so stumpfsinnig vor Müdigkeit, dass ich es kaum schaffte, das Bett aufzuklappen. Meine Kabinentür hatte ich fest verschlossen. Wie betäubt fiel ich auf das Polster und schlief bei Licht ein. Als ich die Augen öffnete, hatte ich den Eindruck, nur einige Minuten geschlafen zu haben. Chris? Chris? Wie? Wie kommst du hierher? Ich weiß nicht. Ist das schlimm? Hat dich jemand gesehen? Ich weiß nicht. Ich bin ganz gewöhnlich gekommen. Ist das wichtig? Nein. Das Zimmer steht in umwölktem, roten Glanz. Ich liege nackt, mit nichts zugedeckt. Dem Bett gegenüber, beim Fenster, dessen Verdunklung halb zurückgezogen ist, im Licht der roten Sonne sitzt Harry. Im weißen Strandkleid. Die Beine übereinander geschlagen. Barfuß. Das dunkle Haar zurückgekämmt. Sie sieht genauso aus wie damals, als ich sie zum letzten Mal lebend gesehen habe. Damals war sie 19 Jahre alt. Jetzt wird sie also 29 sein. Aber sie hat sich überhaupt nicht verändert. Die Toten bleiben jung. Chris, kann ich mich zu dir legen? Natürlich. Was für ein körperhafter Traum. Und sogar in Farbe. Ich habe mich während des roten Tages hingelegt. Dann hat der blaue zu folgen und erst dann wieder ein roter Tag. Chris? Ich kann nicht 15 Stunden lang ununterbrochen geschlafen haben. Darf ich dich küssen? Natürlich. Ihr Kuss ist ganz zart. Sie ist entzückend. Ihre Grübchen sind da, wo sie sonst niemand hat. unterhalb des Winkels ihrer verwunderten Lippen. Jetzt muss ich aber das Ende träumen. Wo sind denn meine Pantoffeln? Ha? Hier habe ich ja gar keine Pantoffeln. Harry? Was denn, Liebling? Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich habe keine Ahnung. Komisch, nicht wahr? Du hast geschlafen, als ich hereinkam, aber ich habe dich nicht geweckt. Ich wollte dich nicht wecken, weil du bösartig bist. Bösartig und langweilig. Warst du unten, Harry? Da bin ich weggelaufen, dort ist es kalt. Kann ich mein Kleid ausziehen? Ja. Warum schaust du so? Dein Oberarm. Das wie ein Blümchen geformte Mal der Pockenimpfung. Wo sind wir hier, Harry? Bei uns daheim. Was ist das für dich daheim? In unserer Wohnung. Chris, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Liebst du mich nicht mehr? Ich muss jetzt gehen. Du wartest auf mich, gut? Ich gehe mit dir. Du musst hier bleiben. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich muss dich fortwährend sehen. Ich benehme mich wie eine Idiotin, stimmt's? Was? Na, wie bei den Pelvis. Du weißt schon, unseren Freunden. Ja, natürlich, ja. Ja, die Pelvis. Steig in den Schutzanzug, bitte. Wozu? Fliegen wir? Ja. Hilf mir, bitte. Fertig angekleidet, verließen wir die Kabine. Totenstille war in der Station. Unten an der Rampe beförderte ich per Knopfdruck eine Rakete aus der Box. Eine Rakete, die für Frachtladungen vorgesehen war, nicht für Menschen, da sie sich von innen nicht öffnen ließ. Ich überprüfte die Klimaanlage und die Sauerstoffversorgung, schaltete den Hauptstromkreis ein. Steigen wir nicht zusammen ein? Ich muss die Klappe hinter uns schließen. Kommst du, Chris? Soll ich uns was zum Trinken kommen lassen? Du solltest eine Pause machen. Ich habe einen Flugkörper abgefeuert, ohne jede Vorstellung davon, wohin ich ihn überhaupt schicke. Ich kann die Konferenz für eine Stunde aussetzen. Weitermachen? Gut. Also, bitte, Frau Dr. Goers. Dr. Kelvin? Ich möchte mit Ihnen über Harry sprechen. Sie hat sich vor 10 Jahren das Leben genommen. Mit einer Dosis Tabletten, die sie in unserer Hausapotheke fand. Wo willst du hin? Bleib! Bitte geh nicht! Ich kann hier nicht bleiben. Du hättest mir etwas sagen sollen. Wirklich? Hätte das keinen Unterschied gemacht? Hör mir zu, Chris. Hör mir zu! Wie sollte ich mir etwas wünschen, das ein bisschen Leben in dieses Haus bringt? Ich wusste nicht, dass du so empfindlich bist. Bitte. Ich schaff das nicht ohne dich. Ja, dann schaffst du es eben nicht. Lass mich los! Du weißt, was das bedeutet? Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das bedeutet. Alle Freunde sagten, sie habe das getan, um mich zu schrecken. Und die Dosis sei, durch einen Irrtum, zu groß ausgefallen. Ein momentaner Entschluss, verursacht durch Depressionen, durch plötzliche Depressionen. Am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich im Schubfach diese Spritzen aus dem Laboratorium liegen gelassen hatte. Ich hatte ihr gesagt, wie das wirkt. Als ich heimkam, war sie tot. Dachten Sie, Solaris hat sie nachgebildet? Hat Ihnen eine Kopie Ihrer Erinnerungen geschickt. Ich wusste nur, dass das nicht Harry war. Und war mir sicher, dass sie selbst nicht wusste, wer sie ist. Ihre Nicht-Existenz war nicht nur für Sie, Dr. Kelvin, ein Problem. Sie ließ mich nie aus den Augen, wollte ständig in meiner Nähe sein, wie eine Hündin. Na, wie steht's, Kelvin? Gäste gehabt? Oh, ah. Schau, du hast es ja gleich im Sturm angepackt. Ist ein ganz toller Bursche. Sogar das Waschbecken ist ganz. Du hast überhaupt nicht den Schädel einzuschlagen versucht, nichts? Die Kabine hast du gar nicht demoliert, sondern sofort einfach zickzack einpacken, abschießen und punktum. Snout, die Frau, die mich besucht hat. Was wird aus ihr? Du meinst, ob sie wiederkommt? Ja. Sie kommt wieder, ohne wiederzukommen. Was heißt das? Sie kommt wieder und wird von nichts wissen. Die Station. Was hat die Station damit zu schaffen? Ich rede doch andauernd von der Solaris. Nur von der Solaris, von nichts anderem. Ich kann nichts dafür, wenn sich das so von deinen Erwartungen unterscheidet. Wir brechen in den Kosmos auf, wir sind auf alles vorbereitet, auf die Einsamkeit, auf den Kampf, auf Martyrium und Tod. Und denken, wir sind einzigartig. Wir wollen gar nicht den Kosmos erobern. Wir wollen nur die Erde bis an seine Grenzen erweitern. Die einen Planeten haben voll Wüste zu sein, die anderen eisig wie der Pol oder tropisch wie der brasilianische Urwald. Wir sind humanitär und edel. Wir wollen die anderen Rassen nicht unterwerfen. Wir wollen ihnen nur unsere Werte übermitteln und als Gegengabe ihre aller Erbe annehmen. Menschen suchen wir, niemand sonst. Wir brauchen keine anderen Welten, wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen. Es genügt unsere eine. Und schon ersticken wir an ihr. Also was ist das? Das, was wir gewollt haben, der Kontakt mit einer anderen Zivilisation, übersteigert wie unter dem Mikroskop. Unsere eigene monströse Hässlichkeit, unsere Albernheit und Schande. Das ist der Ozean. Du solltest wissen, dass die Wissenschaft sich nur damit befasst, wie etwas geschieht und nicht warum etwas geschieht. Wie? Nun, das hat 8 oder 9 Tage nach diesem Röntgenexperiment begonnen. Vielleicht hat der Ozean die Strahlung durch irgendeine andere Strahlung beantwortet. Vielleicht hat er damit unsere Gehirne sondiert und gewisse psychische Abkapselungen aus ihnen gefördert. Abkapselungen? Genau. Irgendwelche in sich geschlossene, unterdrückte, zugemauerte Entzündungsherde im Gedächtnis. Hat sie als Anleitung behandelt, als Konstruktionsplan. Du weißt ja, wie ähnlich einander diese asymmetrischen Kristalle sind, die der Chromosomen und die jener Nukleinverbindungen der Zerebroside, die das Substrat der Merkprozesse bilden. Vererbendes Plasma ist schließlich Plasma, das sich etwas merkt. Also hat er das aus uns herausgeholt, exerpiert. Und dann, na, du weißt, was dann war. Du hattest einen Gast. Wir alle haben unsere Gäste. Deshalb warst du am ersten Abend so erschrocken, als ich kam. Woher kannst du wissen, ob ich wirklich der Snout bin, der vor 2 Jahren hierher flog? Uns beide kann man töten. Unsere Gäste nicht. Sie sind sich zwar nicht klar über ihre Herkunft, aber regenerieren in unerhörtem Tempo. Was ist, wenn sie wiederum erscheint? Am häufigsten kommen unsere Gäste nach dem Aufwachen. Letztlich muss der Mensch ja hin und wieder schlafen. Hör mal, Snout. Geht es um die Auflösung der Station? Willst du, dass das allein von mir ausgeht? So einfach ist das nicht! Natürlich, jederzeit könnten wir flüchten, und sei es auf das Satelloid und von dort SOS senden. Sie werden uns selbstredend als irre behandeln, irgendein Sanatorium auf der Erde bis zu dem Zeitpunkt, da wir alles brav widerrufen werden. Ein Garten, Ruhe, weiße Zimmerchen, Spaziergänge mit den Wärtern. Also willst du nun flüchten oder nicht? Noch nicht! Du unverzagter Eroberer. Nicht das zählt, was ich will, sondern das, was möglich ist. Wir bleiben also hier. Wer weiß. Vielleicht zahlt sich das aus. Über ihn werden wir kaum etwas erfahren. Aber vielleicht über uns. Die rote Sonne war schon hinter dem Horizont verschwunden. Der Himmel loderte. Über dieser zweifarbigen, unbeschreiblich trostlosen Landschaft fluteten Wolken mit lilafarbenem Saum. Ich trat ans Fenster und blickte auf den blutig schwarzen Ozean. Das ganze Zimmer war rot durchglüht. Dr. Kelvin, ich bin der leitende Astrobiologe des Zentrums der Raumfahrt. Kennen Sie den Flugbericht eines gewissen André Berton? Berton? Der Pilot, der vor 3 Jahren Solaris anflog? Er war zusammen mit Fechen auf einem Explorationsflug. In einem kleinen zweisitzigen Aeromobil, ein Gleitfahrzeug, das sich auf einem Polster verdichteter Luft fortbewegte. Und landete über der Basis fast 1 Stunde nach Einbruch der Dunkelheit, als man sich schon ernstlich um ihn ängstigte. Berton war im Zustand des Nervenschocks, schrie und wollte weglaufen. Bei einem Mann, der 17 Jahre Raumfahrt unter oftmals schwersten Bedingungen hinter sich hatte, war das erstaunlich. Er verließ keinen Augenblick lang das Innere der Rakete und wollte nicht einmal einem Fenster mit Ausblick auf den Ozean nahe kommen. Einige Zeit nach dem Aufbruch Fechners und Bertons entstand im Zentrum der roten Sonne ein Fleck, der durch seine Korpuskularstrahlung die Funkverbindung zerstörte. Und zwar nach den Angaben des Satelliten vor allem auf der Südhalbkugel, das heißt dort, wo sich unsere Basis befand. So dichten, beharrlich ruhenden Nebel bei völliger Windstille hatten wir bis zum Tag der Katastrophe während unseres ganzen Aufenthaltes auf dem Planeten nicht beobachtet. Die eigentliche Quelle aller von Berton wahrgenommenen Gebilde war Fechner. Sein Gehirn im Zuge einer für uns unbegreiflichen psychischen Sezierung. Es ging um Rekonstruktion mancher Spuren in seinem Gedächtnis. Wo der dauerhaftesten. In den Sphären der wissenschaftlichen Administration des Instituts ist in den letzten Jahren mehrfach die Forderung laut geworden, die Zuwendungen für die weitere Forschungsarbeit zu kürzen. Von gänzlicher Auflösung der Station hat bisher niemand zu sprechen gewagt. Das wäre ein allzu klares Eingeständnis der Niederlage. Ich lag müde auf dem Bett. Mein Körper war nass von Schweiß und Harry schaute mich an. Die gleiche Farbe wie das Zimmer hatten ihre Augen. Grau. Voll Licht zwischen den schwarzen Wimpern. Chris? Bist du da, Chris? Es ist so dunkel. Das macht nichts. Hab keine Angst. Ist dir der Arm eingeschlafen? Ich lege ihr meine Hand auf die Schulter. Langsam mit der anderen Hand ziehe ich sie ganz an mich. Der Raum verändert sich. Elektrisch blauer Widerschein am Horizont. Irisierende Reflexe und Harrys Pupillen verkleinern sich. Was schaust du denn so? Was? Ja, so, als dächtest du, mir fehle etwas. Hinter den entflammten Scheiben kommt tote blaue Hitze auf. Ich sehe Harrys Abbild im Spiegel. Sie wartet auf etwas. Die Fensterdeckel beginnen sich vorzuschieben. Jetzt herrscht die Nacht. Sie betastet mein Gesicht, die Stirn, sehr vorsichtig, um nachzusehen, ob ich nicht Fieber habe. Tut das weh? Ich mache dir einen Umschlag. Nein, nein, ist nicht nötig. Nicht nötig, Liebling. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich sie betrüge, nicht sie mich. Ich öffne die Tür und bin im Korridor. Sie wussten, dass Harry verrückt spielt, wenn sie sich aus ihrer Nähe entfernen. Ja! Im Korridor brannten die länglichen Deckenlampen. Ich hörte das Fließwasser schwach rauschen und die Flaschen klappern. Ich hielt die Klinke. Ein heftiges Zerren riss sie mir fast aus der Hand. Aber die Tür ging nicht auf. Sie erzitterte nur und begann durchdringend zu knirschen. Chris? Chris? Chris? Chris? Die glatte Kunststoffplatte bog sich. Der Lack begann, in feinen Splittern abzuspringen. Chris! Die bis zum äußersten verbogene Platte zersprang. Harrys Fingernägel waren blutüberströmt und zerbrochen. Das Innere des Handtellers war bis aufs nackte Fleisch abgeschürft. Ihre offenen Augen starrten durch mich hindurch, ohne Ausdruck. Ein Gespenst mit bläulichem Gesicht warf sich mir an die Brust. Was ist mir passiert? Beim Eintreten der Tür hast du dich verletzt. Das war ich? Nein, ich habe dich gesucht. Ich dachte, vielleicht bist du im Bad. Oh, Chris. Chris. Beruhige dich. Habe ich diese Tür eingeschlagen? Weißt du das nicht mehr? Nein. Wenn ich... Habe ich Epilepsie? Nein, nein. Komm, ich helfe dir. Wir gehen in den OP. Wo ist das? Am Ende des Korridors. Ich hob ihre Hand. Eingetrocknetes Blut umgab noch in dünnen Rändern die Fingernägel. Aber die Quetschungen waren verschwunden. Den Handteller überzog junge, rosige Haut. Harry, ich möchte dich untersuchen. Setz dich bitte hier in den Lehnsessel. Kann ich dir einen Tropfen Blut aus dem Finger abnehmen? Hauptsache, du bleibst bei mir. Was machst du? Wird das noch lange dauern? Ich nehme Harrys Blut. Lege das erste Präparat der Serie in die Kassette des Neutrino-Mikroskops. Ziehe das große schwarze Kopfteil zu mir nieder, worin das Okular des Mikroskops leuchtet. Sehe eine von silbernem Glanz überflutete Wüste auf der rote Blutkörper liegen. Ich verstärke die Vergrößerung. Trüb erscheinen die Umrisse halb durcheinander geschmolzener, gekrümmter Eiweißketten. Eine Verknotung von Eiweißruinen. Im schwarzen Kreuzungspunkt. Ich schiebe langsam den Vergrößerungshebel weiter, immer weiter. Ich müsste flimmernde Nebelchen von Atomen sehen, etwas wie gallertiges Zittergras. Aber da sind keine. Der Schirm flammt in makellosem Silber. Ich schiebe den Hebel bis ans Ende. Die Apparatur ist überlastet. Ich blicke noch einmal in die silberne Öde und schalte den Strom aus. Also, wie steht es um mich? Sehr gut. Ich denke, dass es gar nicht besser sein könnte. Dieser Körper, so zerbrechlich und zart, in Wahrheit unvernichtbar, zeigt sich aus nichts zusammengefügt. Vielleicht ein Defekt? Vielleicht fokussieren die Felder nicht? Nein, die Apparatur ist betriebstüchtig. Alle Stufen bin ich gegangen. Zur Zelle, zum Eiweißkonglomerat, zum Molekül. Alle sehen genauso aus wie bei Tausenden von Präparaten, die ich je gesehen habe. Ich nehme Harrys Blut, gieße es in den Maßzylinder und teile es in Portionen. Die Reaktionen sind normal, alle. Ich gebe einen Tropfen konzentrierter Säure auf den roten Perlpunkt. Es raucht. Der Tropfen wird grau, überzieht sich mit Schaum, Zerfall. Denaturierung. Wo ist die Iprovet? Unter der Schaumschicht, ganz unten am Boden der Iprovet, wächst wieder eine Schicht von dunklem Rot. Das von Säure zersetzte Blut erneuert sich. Das ist absurd. Unmöglich. Ich ging mit Harry zum Laboratorium. Ich ließ die Tür offen stehen. Sie blieb hinter einer Wand im Korridor und konnte mich beobachten. Dr. Kelvin? Dr. Kelvin, was haben Sie da in den Händen? Eine Eprovette mit Blut. Es war schon geronnen. Ich wollte Ihnen gewisse Probleme darlegen, und zwar im Zusammenhang mit den Phantomen. Nennen wir sie doch F-Gebilde, Dr. Sartorius. Ausgezeichnet. Setzen wir uns, Kollegen. Jeder von uns hat allerlei Untersuchungen durchgeführt. Vielleicht vereinigen wir zunächst unsere Informationen und dann könnte ich mich über das äußern, wozu ich persönlich gelangt bin. Vielleicht Sie zuerst, Herr Dr. Kelvin. Ich zuerst? Ein kleines Kolloquium? Gut. Ich habe so gut wie nichts gemacht. Aber berichten kann ich ein histologisches Präparat und ein paar Reaktionen, Mikroreaktionen hier im Glas. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass... Alles ist in der Norm, aber das ist Tarnung, Maske. Im gewissen Sinne ist das eine Ultrakopie, eine Wiedergabe genauer als das Original. Soll heißen, dort, wo wir beim Menschen auf die Grenze der Körnigkeit, auf die Grenze struktureller Teilbarkeit treffen, führt hier der Weg weiter, infolge der Verwendung subatomaren Werkstoffs. Moment. Wie verstehen Sie das? Das letztliche Konstruktionselement unserer Körper sind die Atome. Ich nehme an, dass die F-Gebilde aus Einheiten gebaut sind, die kleiner sind als gewöhnliche Atome, bei weitem kleiner. Aus Mesonen? Nein, nicht aus Mesonen. Mesonen ließen sich wahrnehmen, wohl eher Neutrinos. Wie stellen Sie sich das vor? Neutrino-Konglomerate sind unbeständig. Vielleicht, dass irgendein Kraftfeld sie stabilisiert. Jedenfalls fungieren sie als Werkstoffteilchen, die etwa 10.000 Mal kleiner als Atome sind. Das würde diese außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit erklären und das Tempo der Regeneration. Vielleicht liegt sogar die Energiequelle dort, in der Tiefe. Sie brauchen ja nichts zu essen. Ich will die Frage der Motivation anschneiden, der Motivation des Erscheinens der F-Gebilde. Was sind F-Gebilde? Das sind weder Personen noch Kopien bestimmter Personen, sondern materialisierte Projektionen dessen, was zum Thema der betreffenden Person in unserem Gehirn enthalten ist. Das ist gut. Das erklärt sogar, warum gerade solche und keine anderen paar Gebilde erschienen sind. Ausgewählt wurden die dauerhaftesten und von allen anderen am besten isolierten Gedächtnisspuren. Obgleich natürlich keine solche Spur gänzlich abgesondert sein kann. Sodass beim Kopieren Reste anderer Spuren miterfasst wurden oder werden konnten, die sich zufällig in der Nähe befanden. Demzufolge weist der Ankömmling zuweilen größeres Wissen auf, als die authentische Person es besitzt, deren Replik er sein sollte. Dieselben F-Gebilde erscheinen immer wieder von Neuem. Nicht korrigiert, nicht zusätzlich gewappnet gegen unsere Bemühungen, sie loszuwerden. Nur so viel, meine Herren. Der Ozean ist präzis. Bis zu einer bestimmten Grenze verhalten sie sich so, wie gegebenenfalls die Wirklichen, das Wirkliche... Die Originale. Ja, die Originale. Hier kommt das Problem der Individualität mit ins Spiel. Der Ozean ist völlig bar irgendeines Begriffs davon. Ich glaube nicht an Perfidie, Bosheit, den Willen am treffendsten zu verletzen, wie Kollege Snout meint. Nein, menschliche Gefühle unterstelle ich ihm durchaus nicht. Wie erklärst du dir dieses ständige Wiederkommen, Kelvin? Vielleicht haben die ein Gerät angeschaltet und das funktioniert nun immer im Kreis herum. Wie eine Schallplatte. Ja, ja, ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Schallplatte. Wenn ich die Kollegen bitten darf, verzetteln wir uns nicht. Ich habe den Eindruck, ich wiederhole bislang nichts weiter als den Eindruck, dass die Annahme des Kollegen Kelvin eine Wahrheit in sich birgt. Ich denke an seine Hypothese über den Aufbau aus Neutrinos. Wir wussten nicht, dass sie sich stabilisieren lassen. Ja, die Zerstörung des Kraftfeldes, das dem Gefüge Dauer verleiht. Derlei Gefüge kennen wir nur theoretisch. Wir wissen nicht, dass sie sich stabilisieren lassen. Verschwinde! Verschwinde endlich! Komm zurück! Warte! Solaris. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem. Aus dem Polnischen von Irmtraut Zimmermann-Göllheim. Erster Teil, der Planet. Musik, Mario Schneider. Dramaturgie, Steffen Moratz. Die Personen und ihre Darsteller: Kelvin, Oliver Stokowski, Harry, Maria Simon, Snout, Bernhard Schütz, Sartorius, Hans-Peter Hallwachs, Modar, Markus Scheumann, Giberian, Hilmar Eichhorn, Dr. Girth, Lena Stolze, Messenger, Hans-Jürgen Hürrich, Junge, Klaus Hahn. Ton, André Lühr. Schnitt, Christian Grund. Regieassistenz, Corinna Waldbauer. Hörspielbearbeitung und Regie, Peter Rothin. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2006.